Was geht ab, Mann? Blut und Kasse präsentiert, Macher Musik, Rashad auf dem Mixtape dabei, du weißt? Ich komm mit Chaps, die wissen, wie man Party macht. Von Nacht bis Acht, ob Tag oder Nacht, ein Macher macht. Rashad gibt Schwanz in dein Arsch rein. Eines sollte klar sein, ficken mich auf kein. Ich fahr im Beamer von Fünfer bis Siebner. High von dem Reefer, Tattoos wie Khalifa. Mutter Maria, mein Zeugen, rest in peace Eugen. Kiddy schon früh reif im Banne des Teufels. Schnupfen das Weiße, schlagen ein Scheiben. Nur für die Scheine hab ich keine, hol ich deine. Das ist das Motto, scheiß auf die Soko. Beim Überwachungsfoto war ich gerade Kokson. Bruder, doch geblickt haben sie Snap. Bin schon lang im Geschäft, Chili, Mafia mit Map. Rashad ballert weg jetzt, Upgrade Rap Chef. König Kia, Mike und in der Hood schon eine Legende. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero, Kino Film. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero, Kino Film. Ihr könnt reden und erzählen, doch ich glaub nix. Nur wenn du drauf bist, hast du Mut und Haus. Hantierst rum mit Rauschgift, Aussicht Blaulicht, wahrer Scheiß, traurig, doch Party machen bleibt Pflicht. Ihr steht auf Gucci und Philipp Lein. Nutten schmeißen Pillen ein, Beine breit, freier rein. Alles Macher meine, Chabus und Chayas im Club. Jeden Freitag steht Slavia am Eingang. Ich kenn meine Jungs, ich kenn meine Hood. Heute leben wir reich, von einem Monat noch broke. Es ist hart, wo ich wohn, auf der Jagd nach Millionen. Maskiert mit Kanonen, auf geht's, Kohle holen, weißt? Ich fahr im Brabus im Brennpunkt. Showtime, Rap Room, Rashad geht auf Sendung. Alle Mann in Deckung, Attentat, Meldung. Jetzt oder nie, der Macher kommt zur Geltung. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero, Kino Film. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero, Kino Film. Ich bin ein Macher, La Cucaracha, Rashad mit Panzer und Pumpgun im Anmarsch. Hol mir dein Ganja, was bringt dein Kangal? Verriegelt im Wandschrank, während ich dich am Hals halt. Nutte, ich mach Geld, egal wie, der Tisch muss gedeckt bleiben, wie Alis Alibi. Jetzt oder nie, das ist Machermusik. Wie gute Sweet übernehmen wir die Scene. Ich fick jeden und alles, frag deine Alte, frag wer sie knallt, ey. Frag diese Schlampe, verdammt gut wie sie's macht, ey. Alles nur für Patte und Moe Rosé, direkt aus der Flasche. VIP in jedem Club drin. Alle Blicke nur auf mich, als würde ich jemand umbringen. Schluss mit dem Unsinn, verkauft an die Kunden und dreht mit den Nutten im Bett eure Runden. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero, Kino Film. Ich werd gefeiert, seit ich Rap mach. Groupies wollen ficken, ob Backstage oder Batschkraft. Nutte nennt mich Zlatan Ibrahimovic, weil ich Leader bin, Action Hero,